Seit so vielen Jahren halten wir zusammen. Auf all die Fragen wart ihr meine Antwort. Und ich weiß, so wird's immer sein. Fehlt mir der rote Faden, nehmt ihr meine Hand. Wollt euch immer schon sagen, ihr seid mein Fels in der Brandung. Und ich weiß, so wird's immer sein. Denn nur mit euch geht diese Reise weiter. So oft geträumt, dass wir alle die Freude am Leben teilen. Und keiner ist allein, denn zusammen sind wir ein Meisterwerk. Weil dieser Augenblick nur uns gehört. Und diese Liebe, ja, sie hält ein Leben lang fernab von Raum und Zeit. Denn zusammen sind wir ein Meisterwerk. Mit allen Farben, die nur uns gehören. Und diese Liebe, ja, sie hält ein Leben lang. Also sagt, seid ihr bereit? Denn zusammen sind wir ein Meisterwerk. Zusammen sind wir ein Meisterwerk.